Deutschlandfunk Nova. Hielscha oder Hase? Am 1. Januar tritt das umstrittene Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Kraft. Das kann sich kein Mensch ausdenken, oder, dieses Wort. Es verpflichtet soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter dazu, Hassbotschaften und Fake News aus dem Netz zu löschen. Tun sie das nicht, drohen ihnen künftig hohe Bußgelder. Für die sozialen Netzwerke wird die Umsetzung des Gesetzes dann eine ganz heikle Aufgabe, weil nämlich das neue Gesetz gibt uns Usern viel mehr Möglichkeiten an die Hand, Hate Speech oder strafbare Inhalte zu melden als bisher, was wahrscheinlich auch ein bisschen anstrengend ist für die, wenn wir uns ständig melden. Netzreporterin Martina Schulte, werden die sozialen Netzwerke also ab dem 1. Januar in Meldungen ertrinken? Was glaubst du? Also es könnte in der Tat dazu kommen, dass wir User mehr Kommentare melden als bisher, einfach weil man das Gefühl hat, dass es jetzt was bringt, ne, mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz im Rücken. Denn die Konsequenzen, wenn die sozialen Netzwerke nicht mit dem Löschen hinterherkommen, die haben es wirklich in sich, also Facebook, Twitter, YouTube und Co., die sollen ja künftig offenkundig strafbare Inhalte innerhalb von 24 Stunden löschen. Bei so Grenzfällen in der Grauzone, weniger eindeutigen Fällen, beträgt die Frist 7 Tage. Sonst hagelt es saftige Strafen von bis zu 50 Millionen Euro. Und deswegen fürchten eben Kritiker, dass Facebook und Co., um diesen Strafen zu entgehen, viel mehr löschen werden, als eigentlich nötig ist. Das nennt man im Netzsprech Overblocking. Ja klar, weg damit, weil dann sind wir auf der sicheren Seite. Was genau ändert sich denn für mich jetzt, wenn ich einen verdächtigen Post melden will? Es gibt jetzt einen neuen Meldeprozess für Posts mit strafbaren Inhalten. Neu ist, du kannst dich jetzt eben außer an die sozialen Netzwerke direkt auch an das Bundesjustizministerium wenden. Die haben extra für das neue Gesetz eine Sonderstelle geschaffen, die sich um diese Beschwerden kümmert. Und diese Stelle hat schon mal ein schickes neues Meldeformular auf die Internetseite des Justizministeriums gestellt. Und über dieses Formular kannst du dann das Ministerium darüber informieren, was du für einen Post gefunden hast oder auch, wenn soziale Netzwerke rechtswidrige Inhalte eben nicht innerhalb des vorgeschriebenen Zeitraums gelöscht haben. Es wird dabei, glaube ich, sehr, sehr spannend sein zu beobachten, wie diese neue Stabsstelle diese potenzielle Flut der Meldungen handelt, weil so viele Mitarbeiter kann man fast gar nicht. Also ich bin da sehr gespannt, wie die das irgendwie machen wollen. Aber vielleicht kommt bei denen ja auch gar nicht so viel an, weil die Netzwerke eben rigoros alles weglöschen, was ihnen Ärger bereiten könnte. Ne? Also das Gesetz hat jetzt auf jeden Fall schon mal Stellen geschaffen. Ne? Ja, also genau. Ist es bei den sozialen Netzwerken auch so, dass da jetzt eine Flut von Menschen sitzen, die löschen den ganzen Tag? Auf jeden Fall. Also Facebook hat extra wegen des neuen Gesetzes ein zweites Löschzentrum in Essen aufgemacht, wo eben viele Mitarbeiter neu eingestellt worden sind. Und die sind eben dabei, mit Hilfe von Algorithmen die Posts auszusieben. Alleine schaffen die das ja gar nicht. Und um mit denen zu kommunizieren, gibt es eben laut Facebook-Cheflobbyist Richard Allen ab dem 1. Januar auch ein neues Online-Formular, das Nutzer halt einfach aufrufen und in wenigen Schritten ausfüllen können. Einfach den Link zu einem mutmaßlich gesetzeswidrigen Post eingeben und abschicken. Dann nimmt sich Facebook dieser Beschwerde an. Man kann nur hoffen, dass dieses Formular weniger kompliziert ausfällt als das bei den Kollegen von Twitter. Oh Gott, so schlimm. Sehr schlimm. Also Twitters Meldeformular ist ja schon online und wenn du da einen Tweet melden willst, dann bekommst du eine Liste von Gründen zur Auswahl. Und neu ist darin jetzt aus der Ausfallpunkt, fällt unter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Bis dahin noch einfach, aber wenn du den anklickst, dann musst du für die folgenden Schritte mindestens ein juristisches Staatsexamen haben, weil du musst dann nämlich Details angeben. Zum Beispiel, gegen welches Gesetz genau der gemeldete Tweet verstößt. Ne? Woher soll ich denn das wissen? Das ist genau das Ding. Also zum Beispiel könntest du es ankreuzen, Paragraph 130 StGB Volksverhetzung. Das Blog Netzpolitik kritisiert demzufolge auch, das System verlange eine juristische Einschätzung der gemeldeten Inhalte durch die Nutzer. Also wenn du zum Beispiel Beleidigung auswählst, dann bekommst du 4 Paragraphen genannt, aus denen du auswählen musst. Oh Gott. Aber ich meine, welcher Laie kennt schon den Unterschied zwischen Beleidigung, Verleumdung und übler Nachrede? Ne? Deswegen schreibt die Zeit hier auch, ob der jeweilige Straftatbestand wirklich erfüllt ist, muss das Unternehmen entscheiden, ne? In der Rolle eines Richters. Und das ist ja auch gleichzeitig eines der wichtigen Kritikpunkte am Netzwerkdurchsetzungsgesetz, dass eigentlich privatwirtschaftliche Unternehmen oder auch wir User jetzt, wir sollen hier auf einmal irgendwas ankreuzen. Ja. Also, dass wir da eigentlich in der Rolle sind, die eigentlich der Staat hat. Ne? Und spannend wird, glaube ich, auch sein zu beobachten, ob dieses neue Gesetz halt genutzt wird, um Kritiker mundtot zu machen. Ne? Dass man einfach Posts und Tweets wild meldet und dass die sozialen Netzwerke mit dem Holzhammer auf alles schlagen, was da gemeldet wird. Und dass da am Ende eigentlich ein Internet dabei rauskommt, was sich keiner gewünscht hat, weil da einfach nichts mehr drinsteht. Ja, der hat mich verleugnet, der hat hier üble Nachrede, nur weil er was gesagt hat, was mir nicht gefällt. Na, wir sind gespannt, werden demnächst noch sehr viel über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz sprechen. Dankeschön, Netzreporterin Martina Schulte. Ich habe mich nicht versprochen, geil. Deutschlandfunk Nova, Hielscher oder Hase?